In der kalten Jahreszeit sind viele Leute oft müde und brauchen Erholung. Außerdem wünschen sich viele in der kalten Jahreszeit ein bisschen Wärme. Manche Personen nutzen deshalb den Winter für einen Besuch in der Sauna oder für ein Wochenende mit Wellnessprogramm. Spa und Wellness sind unser Spezialthema in diesem Monat. Lernen Sie mit uns Wörter, die zu den Bereichen Spa und Wellness gehören. Außerdem hören Sie dazu Dialoge und trainieren in verschiedenen Übungen Ihr Hörverstehen und das Sprechen. Viel Spaß bei diesem Thema und gute Erholung!